Geschichte des sozialistischen Patientenkollektivs. Vor der Gründung des sozialistischen Patientenkollektivs gab es verschiedene therapeutische Gruppen an der Psychiatrischen Universitätspoliklinik in Heidelberg. Diese Patienten haben zusammen mit ihrem Arzt Wolfgang Huber die theoretische und praktische Kritik der in dieser Klinik angewandten Medizin erarbeitet und allgemein die ideologische Funktion der Psychiatrie entlarvt, was für die BRD ein neuer Ansatz war. Die Folge: Dr. Huber wurde von Klinikdirektor Bayer im Februar 1970 aus der Poliklinik entlassen. Die Patienten solidarisierten sich mit ihm und forderten in einer Patientenvollversammlung, unseres Wissens der ersten in der Geschichte der Medizin, seine Wiedereinstellung und die Kontrolle der Patienten über die Klinik. Durch einen Hungerstreik im Büro der Klinikverwaltung erhielten sie schließlich 5 Zimmer und minimale finanzielle Mittel von der Universität zur Verfügung gestellt, um die Therapie bis zum September 1970 zu beenden, wie der Rektor sich ausdrückte. Das SPK intensivierte seine Arbeit. Die Organisation nahm neue Formen an. Es fanden Einzelagitation, Gruppenagitation und wissenschaftliche Arbeitskreise über Hegel, Marx, Reich und andere statt. Die propagandistische Arbeit wurde durch Flugblätter, Teach-in und in der Zusammenarbeit mit anderen politischen Gruppen geleistet. Die Zahl der Patienten stieg innerhalb von 6 Monaten auf 250 an. Im SPK konnten Angehörige aller Schichten der Bevölkerung mitarbeiten. Es bestanden keine Wartelisten, denn die Therapie war kostenlos und sozialisiert. Aufgrund dieser propagandistischen Arbeit innerhalb der Bevölkerung, in Klammer 2000 Unterschriften für das SPK, bei einer Unterschriftensammlung, 3 vom Rektorat angeforderte Gutachten von Universitätsprofessoren, die die Institutionalisierung des SPK in der Universität befürworteten, Solidaritätserklärung von linken Psychiatern. Wagten die Verantwortlichen der Universität nicht, das SPK mit Polizeigewalt auf die Straße zu setzen. Hingegen wandten sie subtilere Mittel an. Sperrung der Gelder, selbst das Gehalt von Dr. Huber wurde von der Universität nicht mehr überwiesen. Sperre der Rezeptur. Die firmierende Pressehetze. Der Kultusminister von Baden-Württemberg bezeichnete das SPK in der Öffentlichkeit als Wildwuchs, der schleunigst beseitigt werden müsse. Dann gab er einen Erlass heraus, worin er die Liquidierung des SPK anordnete. Daraufhin leitete das Rektorat eine Räumungsklage gegen das SPK ein. Das Gericht entschied eine Räumungsklage gegen das SPK am 13. Mai 1971, ohne dass das Urteil zu diesem Zeitpunkt vollstreckt wurde. Ein Schusswechsel zwischen Unbekannten und Polizisten in der Nähe des Wohnorts mehrerer SPK-Mitglieder, bei dem aber kein SPK-Mitglied beteiligt war, dient schließlich als willkommener Anlass, um die Patienten-Selbstorganisation endgültig zu zerschlagen. Krankheit und Kapital. Der Grundwiderspruch des Kapitalismus beinhaltet, dass die Produktion von Waren der Destruktion von menschlichem Leben entspricht. Zur Zeit von Marx trat dieser Widerspruch in der Form von materieller Massenverelendung auf, in Klammern Hungersnöte, Arbeitslosigkeit, hohe Kindersterblichkeit. Heute wird in den spätkapitalistischen Staaten diese Verelendung durch Sozialmaßnahmen, in Klammern Gesundheitsindustrie, Sozialversicherung, Rentenwesen usw. so verschleiert. Die Ausbeutung menschlichen Lebens erscheint nun primär in der Form psychischer Massenverelendung, in Klammern 6 Millionen offiziell registrierte Manifest psychische Kranke in der BRD, 10 Millionen in Frankreich. Dem Grundwiderspruch der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, Lohnarbeit und Kapital entspricht der Widerspruch zwischen kollektiver Produktion von Produktionsmitteln und individueller Aneignung dieser Produktionsmittel. Ausdruck dieses Grundwiderspruchs ist die kollektive Produktion von Krankheit, die individuell behandelt wird. Das Individuum, das seinem Produktionsprozess ausgeliefert ist, ist verantwortlich für seine Krankheit, eine Krankheit, die kollektiv produziert ist. Die Krankheit erscheint beim Individuum in Form verschiedener Symptome, entsprechend seiner Funktion im Produktionsprozess, in Klammern Neurosen, Magengeschwüre, Autoritätsstrukturen, sexuelle Probleme etc. Aber in Wirklichkeit ist die Krankheit, das Gemeinsame aller dieser Symptome, die Einheit von Protest gegen die mörderische Produktionsverhältnisse und Hemmung dieses Protests. Die progressive Seite der Krankheit besteht im Protest gegen das kapitalistische System, indem sie die Unmenschlichkeit des Kapitals darstellt. Ihre reaktionäre Seite besteht darin, dass die Krankheit, solange sie individuell verwaltet wird, das System nicht ernsthaft in Frage stellen kann, denn der Protest wird zerstört durch die Zerstörung des Lebens. Zum Beispiel ist das Fieber die Manifestation einer Form von Leben, aber dieses Leben wird wiederum zerstört durch das Fieber. Krankheit ist in sich gebrochenes und sich selbst widersprechendes Leben. Die Umwandlung von bewusstlosem Unglück in unglückliches Bewusstsein ist die Veränderung der individuell verwalteten Symptome in eine kollektive Waffe gegen die Krankheit gleich Kapital. Dieser Prozess ist der gemeinsame Kampf der Patienten. Die Arbeitsweise des SPK. Die im SPK benutzte Methode der Symptomauflösung basiert auf der Dialektik von Sein und Bewusstsein, in Klammern theoretische Grundlage bei Marx und Hegel. Formal, entsprechend der Dialektik von Individuum und Gesellschaft, nahm jeder Patient an Einzel- und Gruppenagitation teil. Die meisten beteiligten sich außerdem an den wissenschaftlichen Arbeitskreisen über Hegel, Marx, Reich etc. Einzelagitation und Gruppenagitation. Nach einer Eingangsuntersuchung durch einen Arzt des Kollektivs begann der neue Patient die Einzelagitation mit einem von ihm ausgesuchten anderen Patienten, der schon Agitationserfahrung hatte. In der bürgerlichen Therapie erwartete der Patient vom Arzt, dass dieser ihm seine Symptome wegnimmt, in Klammern heilt. Das ist auch die Erwartung des Patienten, der eine Einzelagitation beginnt. Er betrachtet den Arzt, Einzelagitationspartner, als Subjekt, das über seine Krankheit verfügen kann, während er selbst dazu nicht in der Lage ist, aber objektiv ist der andere ebenso Patient und nicht in der Lage, sich selbst zu heilen. Auch er ist Objekt, Produkt des Kapitals. Indem er als Ursache seiner Krankheit das Kapital erkennt, begreift er, wer in Wirklichkeit über seine Krankheit wie über die der anderen verfügt und daraus Profit schlägt. Für ihn ebenso wie für den anderen Patienten ist jede Möglichkeit, ein Leben für sich zu leben, ausgeschlossen. Sie sind beide Waren, Objekte, deren Verhältnis zueinander auf Tausch basiert. Der einzige Ausweg ist der gemeinsame Kampf. Am Anfang entspricht das Arzt-Patient-Verhältnis dem Verhältnis von Aktivität und Passivität. Der Passive hat Angst, einen Fehler zu machen und aufgrund dessen an Prestige zu verlieren. Derjenige, der aktiv ist, ist es aus demselben Grund, um Prestige zu gewinnen. In ökonomischen Begriffen ist Prestige der Tauschwert der Ware, die sich auf dem Markt verkaufen muss. Eine Ware von hohem Wert wird besser B gehandelt als einer von niedrigem Wert. Gleichzeitig ist sie aber auch von allen Waren vollständig isoliert. Sie konkurriert mit den anderen Waren. Konkurrenz bedeutet Kampf auf Leben und Tod zwischen den Konkurrenten. Das einzige Mittel, um die Isolierung, die Konkurrenz zu durchbrechen, ist die isolierende Qualität, Aktivität bzw. Passivität in der kollektiven Zusammenarbeit aufzuheben. Dialektik von Einzelagitation und Gruppenagitation. Der Patient, der vollständig bestimmt von der Vereinzelung und der Konkurrenz in das SPK kommt, hat Angst, seine Bedürfnisse innerhalb einer Gruppe zu äußern. Er möchte die Möglichkeit haben, über seine Probleme ohne Konkurrenten zu sprechen, also mit einer einzigen Person. Im Laufe der Einzelagitation wird ihm klar, dass der andere Patient ebenso ohnmächtig ist wie er, solange er allein ist, und dass auch sie zu zweit noch ohnmächtig und isoliert sind. Er entwickelt denn das Bedürfnis, in einer größeren Gruppe zu sein. In demselben Maße, wie er erkennt, dass es keine Einzelsubjekte gibt und dass nur ein Kollektivsubjekt werden kann, sieht er die Verrücktheit der Konkurrenz, die sich auf Einzelsubjekte stützt. Und er verliert allmählich die Angst, sich in einer Gruppe zu äußern. Einige Prinzipien der Arbeit im SPK. Erstens, Ausgangspunkt unserer Arbeit sind die Bedürfnisse der Patienten. Zweitens, im Prozess der wechselseitigen Selbstkontrolle der Patienten in der therapeutischen Einzel- und Gruppenagitation werden die Bedürfnisse in ihrer Doppelrolle als Produkt und Produktivkräfte erkannt. Drittens, in Einzelagitation und Gruppenagitation werden grundsätzlich alles von den Patienten angebotene Material bearbeitet. Viertens, durch dieses Medium von Einzelagitation und Gruppenagitation finden die objektiven Äußerungen Existenzbedingungen sowohl des einzelnen Patienten als auch des Patientenkollektivs als Ganzes Eingang in die kollektive Praxis. Fünftens, Ausgangspunkt der Agitation sind die Symptome, die sich in einer dem Individuum spezifischen Form äußern. Das Besondere. Entwickelt man die Widersprüche im Besonderen, dann kommt man zum Grundwiderspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital. Das Allgemeine. Die Symptome werden dann als Symptome des Kapitals erkannt, in Klammern reaktionäre Seite, und heben sich im gleichen Maße auf, wie Energie im Protest gegen das Kapital freigesetzt wird. Sechstens. Im Prozess von Einzelagitation und Gruppenagitation und AK werden spezielle Kenntnisse und erlernte Fähigkeiten der einzelnen Patienten, insbesondere auch der Ärzte unter ihnen, sozialisiert und das durch die unterschiedliche Erziehung und Ausbildung bedingte Bildungsgefälle in der Patientenschaft abgebaut. Siebtens. SPK-Produkte sind Emanzipation, Kooperation, Solidarität und politische Identität. Achtens. Ziel und Etappe unserer Arbeit sind die Aufhebung des Individuums im Kollektiv, die propagandistische Begünstigung neuer Kollektive an anderen Orten, in Klammern multifokaler Expansionismus, und die Aufhebung aller Kollektive in der sozialistischen Revolution. Internationale Solidarität gegen die deutsche Faschisierung. Dieses Dossier ist das Produkt der Erfahrung, die wir im SPK gemacht haben. Diese Erfahrung haben wir zusammen mit unseren Genossen, die zurzeit im Knast sitzen, gemacht. Eine positive Stellungnahme zu unserer Theorie und Praxis hat also eine praktische Solidarität mit den Gefangenen zur Folge. Die Repression gegen das SPK stand im Zusammenhang mit einer Pressekampagne, die das SPK zu einer Bande von Kriminellen stempelte und es von der Unterstützung, die es bis dahin in der Bevölkerung hatte, abschnitt. Thomas Weißbecker wurde am 2. März in Augsburg durch die Mitglieder eines Bullen-Exekutionskommando ermordet. Der Grund für diesen seit einem Monat geplanten Mord: Weißbecker war Anarchist. Diese Maßnahmen stehen für eine weitgehende Faschisierung des Regimes. Dem kann nur eine nationale und internationale Solidarisierung gegenübertreten. Durch eine Informations- und Agitationskampagne über das SPK kann auf die öffentliche Meinung in Deutschland Druck ausgeübt werden. Das ist besonders im Zusammenhang mit dem Prozess, der in den nächsten Monaten stattfinden wird, wichtig. Solidarität mit dem SPK heißt auch, sich kritisch mit Theorie und Praxis des SPK auseinanderzusetzen und diese Theorie und Praxis in die eigene politische Arbeit einzubringen und sie darin weiterzuentwickeln. Solidarisiert euch mit den gefangenen Patienten. Heidelberg, 8.04.1972, Informationszentrum Rote Volksuniversität.